umgeben, wir reißen sie nieder. Sie löschen unser Feuer mit Benzin. Wir durchtrennen die Fäden und brennen es nieder. Euer Paradies aus Plastik und Sand. Sag mir, was wissen Sie von Elend, wenn Ihr fetter Arsch auf Geld sitzt? Der Horizont zu klein für die Wahrheit, wenn Facebook die Welt ist. Was bringt Likes, wo Kugeln fliegen? Träume platzen an der Grenze. Den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es heißt, für was zu kämpfen. Wir sind das, was ihr gemacht habt, ein Produkt eurer Lügen. Waren für den Himmel bestimmt, doch sie brechen unsere Flügel. Ihr saugt der Erde das Blut aus, denkt Geld macht euch zu Vampiren. Doch irgendwann überrennt euch, was ihr krampfhaft versucht zu kontrollieren. Denn Schafe werden zu Wölfen, durchbeißen ihre Ketten. Ihr habt viel zu lange ungestraft von unseren Tellern mitgefressen. Keine böse Taten vergessen, ein Gedächtnis wie Elefanten. Alles, was uns im Weg steht, wird zertrampelt. Wir fallen wie die Blätter im Herbst und werden wieder Teil dieser Erde. Es kommen noch so viele von uns, folgen der Fährte. Ihr könnt uns verdrängen und mit Kugeln bekämpfen, doch niemals kontrollieren, was wir denken. Von Mauern umgeben, wir reißen sie nieder. Sie löschen unser Feuer mit Benzin. Wir durchtrennen die Fäden und brennen es nieder. Euer Paradies aus Plastik und Papier. Von Mauern umgeben, wir reißen sie nieder. Sie löschen unser Feuer mit Benzin. Wir durchtrennen die Fäden und brennen es nieder. Euer Paradies aus Plastik und Papier. Wir kommen nur noch näher. Paradies aus Beton, es gibt hier nichts mehr umsonst. Nicht mal der Tod, wenn er dann endlich kommt. Nichts sehen, nichts sagen, zu viel Angst für bisschen Courage. Mann, ihr lebt nur in einer Blase, doch die Wahrheit ist eine Nadel. Löst ein Luftschloss in Rauch auf, wie die Autos bei Randalen. Auf der Straße fliegen Steine, es fehlen keine weißen Fahnen. Der Fernseher hält dich dumm und weg von der Realität. Denn das Blut an all unseren Händen sollen wir doch lieber nicht sehen. Posten nur was fürs Gewissen auf der Pinball. Schon okay, doch dein virtuelles Mitleid trocknet keine echten Tränen. Viel zu weit, um umzudrehen, weil die Lunte längst brennt. Und entweder gehst du unter oder kämpfst. Wir fallen wie die Blätter im Herbst und werden wieder Teil dieser Erde. Es kommen noch so viele von uns, folgen der Fährte. Ihr könnt uns verdrängen und mit Kugeln bekämpfen, doch niemals kontrollieren, was wir denken. Umgeben, wir reißen sie nieder. Sie löschen unser Feuer mit Benzin. Wir durchtrennen die Fäden und brennen es nieder. Euer Paradies aus Plastik und Papier. Von Mauern umgeben, wir reißen sie nieder. Sie löschen unser Feuer mit Benzin. Wir durchtrennen die Fäden und brennen es nieder. Euer Paradies aus Plastik und Papier. Schön gemütlich unser Leben auf ein Pulverfass. Entweder aufstehen oder zusehen, was der Funke macht. Die Straße ruft uns, sie will uns kämpfen sehen. Gegen das, was uns schon zu lange in Ketten legt. Schön gemütlich dein Leben auf ein Pulverfass. Entweder aufstehen oder zusehen, was der Funke macht. Die Straße ruft uns, sie will uns kämpfen sehen. Gegen das, was uns schon zu lange in Ketten legt. Von Mauern umgeben, wir reißen sie nieder.